Ach, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des FC Bayern Takeover Podcasts. Ich bin euer Hirse, der Hirsemann. Ihr kennt mich vielleicht vom Takeover Podcast Network, denn ich bin davon der Besitzer, der Owner und auch Podcaster in fast jedem Podcast, muss man schon sagen. Und ich habe mir für heute mal etwas überlegt. Viele Podcasts haben jetzt Fußball-Podcasts. Da ich mich im Allgemeinen, ich bin zwar Fußballfan, aber ich beschäftige mich nicht mit jeder Mannschaft, sondern eigentlich nur mit dem FC Bayern München. Deshalb habe ich mir überlegt, mache ich einfach mal einen FC Bayern Podcast. Und deswegen bin ich hier. Und in der ersten Ausgabe möchte ich euch heute meine Meinungen zur aktuellen Mannschaft vom FC Bayern München, wie es aktuell feststeht, sagen und wie sie auch in die Fußballsaison 2012-2013 gehen wird. Und ich fange hier einfach mal gleich mal im Tor an. Dort haben wir als die feste Nummer 1 Manuel Neuer. Meine Meinung zu Manuel Neuer ist, er ist einer der besten Torhüter Deutschlands, wenn nicht der beste Torhüter Deutschlands. Er zählt zu den besten Torhütern auf der ganzen Welt. Das hat er im FC Bayern Tor, sowie auch im Deutschland Tor. Sorry, jetzt aber. Genauso wie im Deutschlandtor bewiesen. Und er ist die Zukunft, muss man hier ganz deutlich sagen. Er ist auch das Jetzt. Und der FC Bayern hat Glück, einen so tollen Fußballtorwart zu haben. Und man muss ja schon sagen, wenn jetzt ein Angebot des VfB Stuttgart oder VfL Wolfsburg oder so kommen würde, jetzt nichts gegen diese Vereine, aber ich habe jetzt einfach nur ein paar ausgewählt, da würde Manuel Neuer natürlich sagen, früher war ich bei Schalke, jetzt bin ich bei Bayern. Ich bin jetzt beim größten deutschen Club. Da gehe ich doch nicht zu so kleinen Clubs. Und natürlich verdient er auch beim FC Bayern sein Geld. Keine Frage. Also Manuel Neuer gesetzt als Nummer 1. Er spielt auch immer sehr gut mit. Ich finde es zwar waghalsig, wenn er wieder mal rausrennt und sich den Ball erobert, aber solche Leute braucht es dann auch mal. Mit der Nummer 22 und der klaren Nummer 2 im Tor haben wir den guten Tom Starke, der, glaube ich, von Duisburg gekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann ich jetzt gleich mal nachgucken. Normalerweise müsste das dann auch dastehen, wo Tom Starke herkommt. Und er war erstmal bei Freital, Dynamo Dresden, bei Leverkusen, Hamburg SV, Paderborn, Duisburg und zuletzt Hoffenheim und jetzt eben FC Bayern München. Ein paar Erfolge hat er auch schon verbucht. Ich finde, dass Tom Starke einer der guten Torhüter ist in der Bundesliga. Er ist eine gute Nummer 2. Manuel Neuer wird zwar keine Konkurrenz machen, aber wenn es mal ein Spiel gibt, wo sich der FC Bayern sagt, ja, wir müssen hier nicht den Manuel Neuer ins Tor stellen, weil der ist zum Beispiel angeschlagen oder so, dann können sie Tom Starke reinbringen und der hält vielleicht 9 von 10, 11 von 10 Schüssen, wo Manuel Neuer 10 von 10 hält. Aber Tom Starke ist schon ein guter Torhüter, muss ich sagen. Und mir hat er nicht immer recht gut gefallen im Tor, überall wo er war. Und er ist eine würdige Nummer 2 hinter Manuel Neuer. Dann haben wir noch Maximilian Riedmüller heißt er, und Lukas Raeder. Also zu den beiden kann ich jetzt nichts sagen, aber wenn sie schon im Erstaufgebot des FC Bayern sind, haben sie schon mal irgendwie Talent oder so. Dann kommen wir zu einem heiklen Thema in der FC Bayern Mannschaft, zur Abwehr. Meiner Meinung nach müsste diese so aussehen. Philipp Lahm mit der Nummer 21 auf der rechten Seite. Innenverteidigung bestehen aus Nummer 17 Jerome Boateng und Nummer 28 Holger Badstuber. Und auf der linken Seite würde ich dann wirklich mit der Nummer 26 den guten Diego Contento hinsetzen, weil Contento hat meiner Meinung nach in der letzten Saison gute Spiele abgeliefert und man sollte einfach mal den jüngeren Leuten ein paar Chancen geben. Oder man, da kommen wir auch zu einem anderen Thema, also Nummer 5, Daniel van Beuten ist natürlich mehr oder weniger als Ersatz, wenn jemand in der Innenverteidigung fehlt oder man der FC Bayern sagt, ja, wir sind hier in irgendeinem Finale, wir brauchen noch dieses 1-1, dann wechseln sie eben einen Holger oder einen Diego Contento aus und bringen einen Daniel van Beuten, der sich halt dann mit Holger Badstuber abwechselt und Holger Badstuber dann nach außen geht. Und Daniel van Beuten ist natürlich kopfballstark wie nochmal was und der bringt dann auch schon mal was im Kopfballspiel. Und in der Verteidigung muss ich sagen, er ist zwar schon ein bisschen älter geworden und natürlich auch langsamer, aber an sich finde ich ihn eigentlich, ist eigentlich eine gute Verteidigung, muss man sagen. Wir haben zum Beispiel noch mit der Nummer 13 Rafinha, der wird ja sozusagen als Fehlkauf des FC Bayern betitelt. Eigentlich finde ich das gar nicht. Ich finde, Rafinha spielt die zweite Geige hinter Philipp Lahm, muss man sagen. Aber ich mag Rafinha an sich eigentlich recht. Und der hat mich bis jetzt noch nicht allzu groß enttäuscht. Ein paar Fehler hat er reingehauen in sein Spiel, aber so an sich. Offensiv spielt er gut mit, auch hinten. Hinten ist er ein bisschen anfällig, aber für die Nummer 2 hinter Philipp Lahm reicht's. Also können wir sozusagen gleich eine zweite Verteidigung aufstellen. Die wäre dann eben Daniel van Beuten und Dante in der Innenverteidigung, Rafinha rechts und ja, Diego Contento links, weil aktuell ist er beim FC Bayern David Alaba mit der Nummer 27 als linker Verteidiger gesetzt. Wird zwar im Mittelfeld gelistet, aber ich glaube, den wird man wieder als Verteidiger bringen. Und was für mich sehr interessant wirkt, also Philipp Lahm, Holger Badstuber müssen meiner Meinung nach gesetzt sein. Weil Holger Badstuber auch so ein ist, der haut mal auf den Tisch und der sagt, hey, jetzt geht's mal voran. Philipp Lahm, der ackert wie nochmal was. Einen solchen Spieler musst du erstmal finden, der ist klein, aber ist sich für nichts zu schade. Geht jedem Ball nach und ist auch der Kapitän des FC Bayern München und das nicht zu Unrecht. Aber Jerome Boateng gegen Dante, das wird ein interessantes Duell werden, finde ich. Weil Jerome Boateng hat zum Beispiel auf der rechten Außenbahn bei der deutschen Nationalmannschaft Mittelklasse gespielt. Also er war auf der rechten Außenbahn natürlich hat er sich nicht allzu wohl gefühlt. Und der Bayern-Abwehr natürlich in der Innenverteidigung. Ich finde, er ist ein recht guter Innenverteidiger. Aber Dante hat mich bis jetzt schon sehr beeindruckt, also könnte es gut sein, dass Dante ihm hier den Platz streitig macht, neben Holger Badstuber. Und letztens haben ja Jerome Boateng und Dante auch nebeneinander gespielt. Und Dante war hier der Mann, der die meisten Bälle empfangen hat, sei es zugespielt oder abgefangen, weil Dante wird als sehr ballstark, als sehr ballsicher betitelt und da kann ich nur zustimmen. Also Dante, ein guter Einkauf des FC Bayern München. Und Dante bringt einfach die Sicherheit, muss man sagen. Und ich finde es einfach klasse, wie der Mann spielt. Und ich finde es auch gut, welche Bälle, dass er nach vorne bringt und welche Pässe, dass er schießt. Jerome Boateng kann zwar mit seinem Kopfballspiel glänzen, aber da kann er Dante auch nicht allzu viel vormachen. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Im Mittelfeld gibt es auch einen Zweikampf, den ich sehr spannend finde, aber erstmal zu der Sechserposition. Dort sind meiner Meinung nach Bastian Schweinsteiger und Luis Gustavo gesetzt. Jetzt, wo sich Bastian Schweinsteiger verletzt hat, muss man wohl auf Toni Kroos zurückgreifen. Und mich würde es nicht wundern, wenn Toni Kroos es schafft, Bastian Schweinsteiger seinen Platz in der FC Bayern im FC Bayern Mittelfeld abzustreiten. Oder eben dann, dass Toni Kroos Luis Gustavo ersetzt, weil ich bin kein großer Freund von Luis Gustavo. Er ist an sich ein recht guter Spieler, aber ich mag seine Aggressivität nicht. Weil manche Sachen, ich lasse es mir schon eingehen, wenn jemand sagt, ich habe jetzt den mal umgenietet, damit ihr seht, hey, so kann es nicht weitergehen und irgendwann muss der mal gestoppt werden mit dem Ball. Aber Luis Gustavo macht da manchmal solche Fouls, die er jetzt einfach mal nicht braucht. Und ja, aber ein guter Spieler ist er allemal und zum FC Bayern. Da passt er schon rein. Schweinsteiger, das Sorgenkind. Sehr schade, dass er immer verletzt ist, muss ich sagen. Aber er soll sich jetzt erstmal ausruhen, finde ich. Der Trainer lässt sich vielleicht auch schon zu früh auf den Platz, der gute Jupp Heynckes. Und ich werde einfach meinen, er sollte noch ein bisschen frei bekommen. Toni Kroos kann seine Aufgabe wunderbar übernehmen. Toni Kroos finde ich auch, dass er ein guter Spieler ist. Er ist variabel einsetzbar und der FC Bayern hat hier zum Glück kaum sie ihn wieder zurückgeholt aus Leverkusen, weil sonst hätten sie einen Fehler gemacht und ein Talent verschenkt. Dann der zentral offensive Spieler. Da bleibt Wen haben wir denn da immer gehabt beim FC Bayern? Muss ich ihm nur mal überlegen. Genau, Thomas Müller, der wird ja zwar auch im Angriff eingeteilt, aber Thomas Müller mit der Nummer 25 ist immer, ja, der Zehner, kann man so sagen, zentraloffensives Mittelfeld. Dort macht Thomas Müller seit neuestem wieder einen super Job. In der WM hat er nicht ganz überzeugt und, ja, im letzten Deutschlandspiel musste er leider wegen der roten Karte von Sieler früh raus, weil man ihm Ter Stegen als Torwart einwechseln musste, aber Thomas Müller hat mich zuletzt beim FC Bayern München wieder überzeugt und ich hoffe einfach mal, dass er weiter an sich arbeitet und dass er der zentraloffensiven Mittelfeldposition gerecht wird, weil auf der rechten und linken Außenbahn kann er gegen Ribéry und Robben eh nicht ankommen und deshalb muss er sich dort einen Platz suchen und ich finde, er füllt diesen Platz an sich recht gut aus. Natürlich, wie angesprochen, links haben wir Franck Ribéry, einen der besten Spieler der Bundesliga, wie ich finde. Er quirlt, er ist quirlig, er schießt, er flankt, er macht alles. Also ein Spieler, der dem FC Bayern nur gut tun kann. Und ja, er ergänzt sich natürlich mit Arjen Robben, der auf der rechten Außenbahn tätig ist. Ein Linksfuß, muss man sagen, Ribéry ein Rechtsfuß. Die haben also einen Linksfuß, kann er nach innen ziehen, einen Rechtsfuß auch nach innen. Das ist hier die Strategie. Natürlich sind beide auch mehr oder weniger beidfüßig, also können schon mal eine Flanke mit rechts oder mit links schlagen. Arjen Robben hat natürlich den Kampf vor sich gegen Xherdan Shaqiri, der neue Mann, ich glaube von FC Basel kommt er, mit der Nummer 11 und ein sehr, sehr vielversprechendes Talent. Ist um ganze 7 Jahre jünger wie der gute Arjen Robben und um 8 Jahre jünger wie Franck Ribéry. Er könnte natürlich für Franck Ribéry und Arjen Robben eine Bedrohung darstellen, obwohl ich glaube, dass er mehr oder weniger Arjen Robben verdrängen könnte, weil Ribéry dann doch den braucht der FC Bayern und Arjen Robben, den kannst du halt auch mal irgendwann wieder ersetzen. Und ich bin sehr gespannt, weil Shaqiri ist gekommen zum FC Bayern und hat gesagt, ich bin nicht hier, um auf der Bank zu spielen, ich möchte einen Stammplatz und den muss er sich natürlich in seinen Spielen, die er spielen darf, natürlich muss er sich da beweisen und muss sagen, hey, ich gehöre in diese Mannschaft. Also Shaqiri gegen Robben, ich glaube, Jupp Heynckes wird erstmal Robben drin lassen und Shaqiri wird sich dann mehr oder weniger vorarbeiten und wir werden ja dann sehen, wer dieses Duell gewinnt. Also ich glaube, naja, ist schwer zu sagen. Kommt eh darauf an, wie wer verletzt ist und wie, wir werden es sehen. Also es wird sehr spannend werden, muss ich sagen. Dann haben wir zum Beispiel Mitchell Weißer, der Mann, der hat letztens auch ein Spiel für den FC Bayern bestritten. Er wurde von irgendeinem Club weggekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Umstände waren. Aber Jupp Heynckes hat gesagt, wenn wieder Spieler fehlen, dann kommt er auf jeden Fall in die Mannschaft zurück. Ich glaube, der spielt jetzt bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Und ja, ein vielversprechendes Talent, muss ich sagen. David Alaba hatten wir ja schon erwähnt. Ein sehr guter linker Verteidiger, muss ich sagen. Auch ein guter linker Mittelfeldspieler und David Alaba ein Talent. Klasse, einfach der Mann. Emre Can haben wir noch linkes Mittelfeld, glaube ich. Und linker Verteidiger müsste er, glaube ich, auch spielen können. Also Emre Can hat sich letztens den Hintern aufgerissen. Und ich finde, der Mann hat auch eine große Zukunft vor sich. Muss noch viel an sich arbeiten, aber er bringt schon mal ein paar gute Grundlagen zum FC Bayern. Anatoli Timoschuk, der gute Mann. Der älteste Mann im Mittelfeld mit der Nummer 44. Er macht immer noch einen klasse Job. Er ist mehr der Mann, wenn sie mal jemanden im defensiven Bereich brauchen, dann können sie Timoschuk bringen im offensiven Bereich. Er kann zwar passen, aber er ist nicht unbedingt der offensivste Mann. Aber in der Verteidigung ist er top. Einer der besten Spieler der Bundesliga, finde ich. Und wer Innenverteidigung, Außenverteidigung und defensives Mittelfeld spielen kann, der hat schon was drauf, muss man sagen. Und Timoschuk kann dies eben. Dann kommen wir zum Angriff. Dort war eigentlich, fangen wir so an. Patrick Weihrauch, jetzt kann ich eben mal gucken, wo Patrick Weihrauch mit der Nummer 20 herkommt. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Der kommt vom TSV 1860 München. Fürstenfeldbruck und Olchen zuvor noch. Und von dem Mann habe ich noch nichts gesehen. Also wenn er beim FC Bayern rankommt, dann ist er natürlich ein Talent, glaube ich. Sonst haben wir noch Claudio Pizarro, der Mann, der war schon mal beim FC Bayern München. Der kam von Werder Bremen zum FC Bayern, wird vermutlich die zweite Geige hinter Mandzukic und Gomez spielen. Aber irgendwann wird ihm der Trainer schon mal sagen, hey du, schau, ich habe noch 20 Minuten auf der Uhr, wir sind 2-0 vorne und du darfst jetzt einfach mal raus. Oder man wird ihn in irgendwelchen, ja, kleineren Spielen bringen, weil an sich ist Claudio Pizarro ein guter Stürmer und ich finde, dass er eigentlich recht gut zum Bayern-Spiel passt. Ein Mann, wo gesagt wurde, er passt nicht ganz so gut zu Bayern-Spiel, ist Mario Gomez mit der Nummer 33. Er ballert Buden rein wie nochmal was, aber er ist leider sehr unbeweglich, muss auch ich als FC Bayern-Fan zugeben. Und Mario Gomez, ich würde mir wünschen, dass der Mann sich noch mehr bewegen würde. Und ja, er hat einen guten Schuss, einen guten Abschluss, er macht viele Tore, er ist kopfballstark, aber irgendwie müssten sie dann das ganze Spiel umstellen und nicht so wie Ribéry und Robben schnell machen, sondern die müssten halt dann einfach mal eine Flanke schlagen oder langsamer nach vorne gehen. Also, ja, aber bis zuletzt hat es ja mit Mario Gomez auch geklappt. Aber aktuell ist er verletzt, weshalb wir die Nummer 9, Mario Mandzukic, wohl als Stammstürmer jetzt, bis Mario Gomez wieder da ist, haben. Das ist auch ein interessantes Stürmerduell, Mario Gomez gegen Mandzukic. Und Mandzukic hat ja letztens auch eine gute Partie abgeliefert. Leider, ja, er macht Fouls und sagt dann immer, boah, ich war's nicht und so, das regt mich schon sehr auf über ihn. Sein, ja, alles auf schön machen, aber ich selber war's nicht und so. Aber ich finde, dass Mario Mandzukic ein schneller Stürmer ist, ein guter Stürmer ist. Hat eine gute Schusstechnik, einen schönen Abschluss und er passt auch zum schnellen Spiel des FC Bayern München gut dazu. Der Trainer ist natürlich Jupp Heynckes, Co-Trainer Peter Hermann, Co-Trainer Hermann Gerald und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Und man kann auch erwähnen, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist Leitung des Ärzteteams, den müsste man kennen. Aber sonst, ja, kennt man hier glaube ich keinen mehr und ich bin sehr gespannt, gegen wen der FC Bayern München antreten wird. Und vom 19.8. kann man vermelden, der FC Bayern München ist gegen Regensburg, unbesiegt, ja, in Regensburg, gegen den FC Bayern München. Da schauen wir uns eben nur noch schnell diesen Artikel an. Ich glaube, das Spiel kommt noch, aber der FC Bayern ist natürlich ungeschlagen, was auch kein Wunder ist und ja, ich bin sehr gespannt auf die ganzen Duelle in der Bayern-Mannschaft, vor allem auf Boateng gegen Dante, auf Shaqiri gegen Robben und auf Mandzukic gegen Gomez. Und das war's dann eigentlich schon für den ersten Podcast hier auf FC Bayern Takeover Podcast fcb-takeover.de.tl. Und falls ihr unser Podcast-Network finden möchtet, auf dem wir Podcasts über Wrestling machen, es wird auch bald ein paar Podcasts über Formel 1 geben, ein paar Podcasts über Gaming und eben diesen FC Bayern Podcast, dann einfach auf takeover-podcast.de.tl gehen und hier noch ein paar Plugs. Mir könnt ihr auf Twitter folgen, @hirse95, @takeoverpodcast wäre dann der Podcast. facebook.com/hirse95, da findet ihr mich. Und facebook.com/takeoverpodcastnetwork, da ist natürlich der Podcast, das Takeover Podcast Network, auf Facebook vertreten. Und das wär's dann eigentlich, sonst gibt's hier nicht viel zu erwähnen. Hirse-trademark.de.tl, damit alle verstehen, ist meine persönliche Webseite. Da kommt ihr zu allem, was ja wichtig ist und das wäre es dann wirklich für diese erste Episode. Mal schauen, wie lange wir schon tapen. Wir sind jetzt schon bei der 20-Minuten-Marke. Ich nehme mir vor, einfach, ja, so wenn ein FC Bayern ein Spiel hat, so 10 Minuten darüber zu reden. Das mache ich zum Beispiel auf dem Weg zum Fitnessstudio oder sowas. Dann nehme ich das schnell auf und das geht dann schwuppsdiwupps. Also das werden jetzt nicht so himmellange Podcasts wie beim Wrestling-Podcast, sondern mehr so kleine Podcasts. Ich habe schon einen Gast geplant, der irgendwann mal dabei sein wird. Aber erstmal werde ich die Podcasts alleine machen. Und Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Heute ist der Sonic draußen. Ich bin euer Hirse, der Hirsemann. Hirse, Trademark. Und ich sage dann tschüss, bis zur nächsten Ausgabe vom FC Bayern Takeover Podcast auf fcb-takeover.de.tl. Ciao.